In der TV-Folge wird das Nationalerbe gut geschützt. In letzter Zeit wurde in der TV-Folge das alte Gesetz über den Schutz von Kulturerbe, also Kraft gesetzt, und das neue Gesetz über den Schutz von Nationalerbe verabschiedet und veröffentlicht, in dem alle Fragen über den Schutz von Nationalerbe gesetzlich verankert sind. Viele historische Stätten und Gegenstände wie der Platz des Schlosses Tefa als Königsschloss in der Zeit von Goryeo wurden neu entdeckt. Und die Forschungsarbeiten für die Erhaltung der nationalen Erbschaften in ihren ursprünglichen Zuständen werden rege durchgeführt. So wurde mit den Rohstoffen, die in Korea reichlich vorhanden sind, ein Mittel für den Schutz der Kunstwerke entwickelt. Das Geschichtsmuseum Gangye wurde neu rekonstruiert und viele Geschichtsmuseen werden neu errichtet bzw. rekonstruiert. Sie tragen zum Schutz von Nationalerbe aktiv bei. Durch die Massenbewegung der Werktätigen für den Schutz und die Pflege von Nationalerbe wurden viele nationale Erbschaften gemäß ihrem ursprünglichen Aussehen rekonstruiert oder neu angestrichen. So wurden ihre Umgebungen noch herrlicher gestaltet und in die Reisezentren verwandelt. Viele hervorragende nationale Erbschaften Koreas, wie traditionelle Nationalmusik, einschließlich des Volkslieds Arirang, Tanzstücke, Sportarten, Gerichte und Bräuche, wurden als das nichtmaterielle Erbe der Welt oder das nichtmaterielle Nationalerbe des Staates eingetragen.